Kundgabe 1365. Empfangen durch Bertha Dudde am 01.04.1940. Missbrauch des freien Willens. Abfall des Geistigen von Gott. Es lehnen die Menschen des Öfteren einen weisen und gerechten Schöpfer ab, weil das unsägliche Leid auf Erden sie nicht an einen Urheber dessen glauben lassen will, der die Liebe selbst sein soll. Und sie denken nicht darüber nach, inwiefern die Menschen selbst die Urheber aller Leiden und Drangsale sind. Die Veranlassung zu allem ist immer in der eigentlichen Ursache zu suchen. Und das muss auch hier der Mensch sich einmal klar machen, dass sowohl die Leiden wie ihre Auswirkungen die Folgen sind einer gänzlich verkehrten Willensrichtung. Es muss immer die Freiheit des Willens als erstes in Betracht gezogen werden. Ohne diesen freien Willen wäre der Mensch nicht das, was er sein soll. Ein Wesen, das aus sich heraus vollkommen werden kann, um eben gottgleich dereinst schaffen und wirken zu können. Er wäre ein gerichtetes Wesen, nicht mehr wie ein Tier, das der Wille des Schöpfers bestimmt zur Ausführung seiner Tätigkeit. Es scheidet also erstmalig aus, dass die Wesen vollkommen in die Welt gestellt werden könnten, sondern sie müssen sich erst zu dem gestalten, was ihre Bestimmung ist. Und es kann daher auch der freie Wille dem Wesen nicht genommen werden. Er kann nur beeinflusst werden zu dem oder jenem Handeln. Dass nun die Menschen den freien Willen missbrauchen, in einer ihnen gänzlich unzuträglichen Weise, dass sie ihn dazu benützen, sich immer weiter zu entfernen von Gott, anstatt sich ihm zu nähern, ist entscheidend für alle Begleiterscheinungen ihres Erdenlebens. Sie könnten sich dieses sehr leicht zu einem erträglichen, weniger leidvollen Leben machen, wenn sie ihren Willen recht gebrauchten. Denn ihre einzige Aufgabe ist, die Trennung von Gott zu überbrücken, die Entfernung von ihm zu verringern, sich Gott wieder zu nähern, von dem sie sich entfernt haben, als sich der Geist vom Urgeist löste. Es stand alles Geistige, was aus Gott hervorgegangen ist, im freien Willen. Es hat sich uranfänglich in Selbstüberheblichkeit von Gott getrennt, soll jedoch wieder mit dem Schöpfer aller Dinge, mit dem Urgeist, der Urkraft, sich wieder vereinen. Und dies ist, da ihm der freie Wille belassen bleiben muss, nicht anders als auf dem Wege des Leides, des gebannten Zustandes möglich. Denn nur Leid verringert die Selbstüberheblichkeit. Leid ist Unfreiheit, und das Erkennen der Unfreiheit macht demütig. Es kann das Wesen nicht anders zu seiner Vollendung gelangen als in tiefster Demut. Also muss das Wesen, das sich gewaltig und herrschend wähnte und sich auflehnte gegen Gott als den Ausgang alles Lichts, niedergerungen werden zu tiefster Demut, um dann den Weg zur Höhe mit Leichtigkeit zurücklegen zu können. Und es ist die Welt weniger denn je demütig und Gottes Hilfe begehrend. Sie steht mehr denn je in der Gewalt dessen, der den Abfall alles Geistigen von Gott herbeigeführt hat. Und es lehnet sich nun in größtem Maß alles Geistige gegen Gott auf, indem die Menschen ihn bewusst leugnen und in Lieblosigkeit allen Anforderungen des Gegners nachkommen, das Gebot der Liebe aber nicht mehr achten, das wiederum erfüllt werden muss, soll die Vergeistigung des Menschen sich vollziehen, die erst das Wesen zu dem macht, was es sein soll, laut göttlicher Bestimmung. Und also ist der Wille falsch geleitet, und dieser verkehrte Wille soll nun recht gestaltet werden, und es ist dies nur noch durch Leid möglich, da alle anderen Versuche einer Umgestaltung ergebnislos blieben. Gottes Liebe und Barmherzigkeit aber, die Menschen nicht ihrem selbstgewählten Schicksal überlassen will. Denn seine Weisheit erkennt wahrlich, was der Seele des Menschen dienlich ist, zu seiner Vollendung. Amen.